Folge J wird irgendwann in der Zukunft erscheinen, hoffentlich recht bald nach Folge I. Die Folge I wird wahrscheinlich... Ja, direkt verkackt, ne? Und nochmal. Oh Gott, ey. Also, okay. Folge J wird irgendwann in der Zukunft erscheinen, hoffentlich recht bald nach Folge I. Die Folge wird wahrscheinlich brutal schwer, weshalb Saskia angekündigt hat zu trainieren. Maren dagegen entschied sich lieber, sich durch den Konsum von 3 Flaschen Radler auf die Folge vorzubereiten. Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu Folge I. Ey, ich habe noch nicht mal ein halbes Radler getrunken, ne? Und ich kann mich schon nicht mehr konzentrieren. Aber du nimmst deine Vorbereitung ernst. Ja, also, herzlich willkommen zur Folge J natürlich, nämlich J wie Juli. Und heute ist der 2. Juli und deshalb haben wir uns pünktlich zum Juli zusammengesetzt. Genau. Hallo. Hallo. Oh Gott. Es wird eine sehr lustige Folge. Das ist die erste Folge, in der Maren Alkohol trinkt. Haben wir auch nicht mal ganz am Anfang gesagt, oder habe ich das nur gedacht? Dass wir das jedes Mal beide machen wollen. Genau, aber immer mit dem Alkohol, also ein Alkohol trinken mit dem der Buchstabe. Ja. Ne? Du weißt, was ich meine. Natürlich. Und da hätten wir Jägermeister trinken können. Gut, ich bin froh, machen wir es nicht. Aber irgendwann können wir das mal einführen. Also ja. Nee, vielleicht nicht immer, weil immer halte ich das auch nicht aus. Was ist der nächste Buchstaben? Also K? IJK, oder? Kennst du Cabernes? Nee, kennst du natürlich nicht. Das ist aus Köln. Aber du musst das, natürlich Kölsch trinken. Stimmt. Ja, es muss ja auch kein Schnaps sein, ne? Ich trinke Kölsch. Das kann ja auch... Ja, oder Kirschsaft. Der haut oder richtig rein. Cola mit K. Ja. Ja gut, aber wir sind ja noch gar nicht nee, beim Körner. Ich weiß, wieso wir uns dagegen entschieden haben, weil wir dann so viele Flaschen Alkohol hier stehen haben würden. Stimmt, ja. Und ja immer nur so einen Schluck oder ein Glas oder einen Shot oder so von trinken würden. Ja, ja. Und der wäre dann bestimmt auch schon schlecht, wenn wir bei der zweiten Runde der Buchstaben wären. Ja, eben. Deshalb lassen wir das. Ja, und wir waren sehr vernünftig. Unsere Vergangenheits-Ichs waren sehr vernünftig. Ja, aber du hast doch schon mal irgendwann getrunken, oder? Ja, bei einer Folge, weiß gar nicht mehr, B, C, D, so, habe ich mal Apero getrunken. Hm. Genau. Das war schön. Ja, das war schön. Ja, das war wirklich schön. Ja. Aber du konntest dich noch beherrschen und... Ich habe mich voll zusammengerissen. Ja. Nee, es ging. Aber vielleicht bin ich heute auch so ein bisschen matschig, weil es einfach so warm ist und war und die letzten Tage. Da will ich kaltes Radler. Das ist immer eine gute Wahl. So clever. Radler. Ich verrate auch nicht, was für eins es ist, damit ich keine Werbung mache. Aber da gibt es doch auch einen Unterschied zwischen Nord- und Süddeutschland, oder? Radler sagt man in Süddeutschland, kann das sein? Und genau, also man sagt zum Beispiel in Hamburg, sagt man dazu Alsterwasser. Lecker. Also ja, habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, dass es eigentlich komisch klingt. Ja. Yeah. Aber da sagt man Alsterwasser und dann gibt es aber noch, ich glaube Radler ist bei denen mit Fanta und Alsterwasser ist mit Sprite. Okay. Aber ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher, aber das Radler, was ich hier trinke, ist mit Zitronenlimonade. Also ja, also wäre das Alsterwasser. Ja, okay. In dem Fall. Aber ja, ich mag so alles gern. Ich finde, mit Fanta schmeckt es eigentlich genauso wie mit. Macht für mich irgendwie keinen großen Unterschied. Aber farblich. Nur mit Cola schmeckt es anders. Aber das kriege ich, halt, krieg ich in meinem Kopf nicht zusammen. Das ist Diesel. Auch ein schöner Name. Zum Glück gibt es ja bald keine Diesel mehr. Ja, aber zu trinken schon noch. Ja. Ja, oder aber, halt Kölsch, aber wie kommt man darauf? Ja. Wie kommt man darauf, Bier mit Cola zu mischen? Das ja, wie kommt man? Es gibt auch zum Beispiel Bananenweizen. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Was? Bananen was? Bananenweizen, also Weizenbier mit Bananensaft. Ihr seid schon das auch verrückt. Nicht? Nee. Nee. Also bei uns gibt es noch ein bisschen Trinkkultur. Herr Bananenweizen ist voll sättigend. Also wenn du Hunger hast und trinken willst, dann ist das richtig gut, weil es macht richtig satt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du kennst, also die ganzen Mischgetränke kennst du alle nicht. Ja, wie schade. Ja. Aber du bist eh nicht so Biertrinkerin, nee, oder? Nee, ich trinke ja, kein dann. Bier. Ich könnte nie eingebürgert werden. Ich wollte mich gerade fragen. Ja, Mist. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du auch immer das Etikett abpiddelst, was ich nämlich gerade mache. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ja, ich höre es. Ja. Das ist irgendwie, weiß ich auch damit nicht. Damit du was zu tun hast, ne? Ja, irgendwie, wenn man das in der Hand hat, ja, dann muss man das irgendwie machen. Ja, so. So. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns mal an 10. Stelle im Alphabet. Ja. Ja. Es ist der J. Ja. Es ist Jubiläum. Hallo. Hallo. Zehnte Folge. Hallo. Hallo. Du trinkst den Radler nicht wegen nix. Stimmt. Tief habe ich das gekauft, ja, ohne überhaupt zu wissen, dass das Folge 10 war. Oh Gott, oh ich habe nicht drüber nachgedacht. So gut. Krass. Ich gratuliere dir zum 10. Ja, ich dir auch. Zum 10-jährigen, ja, genau. Zum 10-folgigen. Zum 10-folgigen, ja. Toll. Und wir sind immer noch hier. Ach. Wir sind immer noch hier, wir sind konsequent. Wann die erste Folge war im Februar, ne? Ja, Februar. Also wir sind ein bisschen Februar langsam. Wir haben gefühlt immer nur so eine Folge. Nee. Bisschen mehr als eine Folge. Ja, ich glaube, ich bin gerade wieder Schnitt zu schlecht. Sind wir wahrscheinlich so alle 2,5 Wochen oder ja, so kommen wir. Am Anfang waren wir noch ein bisschen motiviert. Bisschen häufiger. Ja, oder da hatten wir auch mehr Zeit. Ah, apropos motiviert. Den Text, den du am Anfang vorgelesen hast, sollten wir vielleicht noch auflösen, von wo der war. Stimmt. Weil Copyright und so. Das gut, immer Quellen angeben. Ja. Lesen Sie es nach und im Literaturverzeichnis auf Seite 59. Genau. Fußnote 35. ja, das ist auf unserem sächsischen Meer-Wiki zu finden, ne? Genau. Unter Folge J. Ja. Geschrieben von der Tim. Genau, sozusagen ein Teaser auf diese Folge, weil er weiß ja natürlich noch nicht, was passiert. Er wusste nur diese Fakten, dass du trainieren willst. Also wie ja, hast du trainiert? Fakten würde ich es nicht nennen, ne? Okay. Hast du trainiert oder wie hast du dich vorbereitet? Also ich habe mich vorbereitet, indem ich eben den Buchstaben recherchiert habe. Und ich glaube, wir hatten selten so viele Informationen zu einem Buchstaben. Wirklich? Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also ich möchte ankündigen, ich werde jetzt den Monolog halten und du darfst trinken. Okay, ich habe nicht mehr viel in meiner Flasche, dann kann ich das währenddessen austrinken. Möchtest du noch eine zweite Flasche holen? Ich habe schon eine hier stehen. Sehr gut. Bin doch vorbereitet, Mensch. Aber die dritte ist noch im Kühlschrank. Okay. Dann machen wir dann irgendwie eine Halbzeitpause, in der du genau, dann renne ich kurz zum Kühlschrank. Ja. Genau. Und vielleicht auf Toilette, weil wenn ich 2 Radler getrunken habe mit 0,5 Liter... Könnte das auch passieren? Das stimmt. Okay, jetzt also, darf dein Monolog starten. Gut. Der 10. Buchstaben im Alphabet ist, wie gesagt, der J. Er ist leider ein bisschen stiefmütterlich behandelt, denn er hat nur eine durchschnittliche Häufigkeit von 0,27%. Das macht ihn lediglich zum 24-häufigsten Buchstaben. Krass. Ja. Und es gibt ja nur 26. Ja, also drittletzter Platz. Oh. Ja. Dritter von hinten. Wir haben auch sehr Glück, also er kommt selten vor. Wir haben aber sehr viel Glück, dass wir unser Spiel nicht so machen, dass der Buchstaben am Schluss eines Wortes stehen muss und nicht am Anfang, weil, das wusste ich, das war mir nicht bewusst, laut Rechtschreibung endet kein Wort auf J. Exklusiv, also ausgenommen sind Eigennamen und Abkürzungen. Krass. Ja. Das ist sehr krass. Aber ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, mir fällt auch kein einziges ein. Außer DJ und das ist halt eine Abkürzung. Stimmt, ja. Ja, also es wird eine sehr, sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Folge, also quasi die drittanspruchsvollste Folge. Ja, ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden, aber du wirst bestimmt kreativ mit drei Radler-Intus. Ja, auf jeden Fall. Dann geht es weiter. Der J ist ursprünglich nur eine Variante des I. Is. In einigen lateinischen Orthografien ist er immer noch ein und derselbe Buchstaben, also das wurde noch nicht voneinander losgelöst, getrennt. Es macht aber Sinn, den J eigentlich vom E zu trennen, weil der J ist eine Konsonante und der I ist ein Vokal. Also der Ja, J das kann ergibt halt Sinn. nicht für sich selber stehen. Genau. Ja. Der Name J kommt vom griechischen Jota und ist nebenbei auch ein schneller spanischer Volkstanz. Also Jota ist auch ein schneller spanischer Volkstanz. Die Typografie, ein Typografie-Fact zum J, ist diese, er geht ja dann so runter, ne? Der J geht runter und das nennt man diese Kurve quasi, die nennt man ein Schweif. Also der J hat einen Schweif. Das finde ich ganz hübsch. Ich möchte auch ein Buchstaben sein, der einen Schweif hat. Ja, aber du bist doch auch ein schwungvoller Das Buchstabe. stimmt natürlich. Also mit vielen Kurven. Mit Genau. zwei so. Ja, ist doch. Ja. Du hast ja sogar zwei S in deinem Namen. Ja. Also. Ich gebe alles. Ich freue mich schon auf den S übrigens. Auf den S. Dauert noch ein bisschen. Ja. Aber der M kommt schon bald. Ja, habe ich jetzt auch eben gedacht. Dann musst du dann Krass, okay. performen. Ja. Es geht Worauf ich noch ziemlich weiter. gespannt Es bin, geht ja, noch wollte ich gerade weiter. sagen, das Fingeralphabet. Genau. Da bin ich schon ganz heiß Also drauf. heute habe ich zwei verschiedene Sachen. Zuerst nehmen wir das Fingeralphabet, das ist die Gebärdensprache. Und das ist jetzt ein bisschen, auch da ist es ein bisschen anspruchsvoller bzw. fantasievoller als die anderen. Und zwar machst du deine Hand zu einer Faust. Der Daumen legt sich über den Zeige-, Mittel- und Ringfinger. Zeige, Mittel- und Ringfinger, ja. Der kleine Finger geht nach oben. Und du drehst quasi das Handgelenk so im Grell, also du drehst es. Ne? Dass ich auf den Daumen, also dass ich auf den Daumen gucke, ja? Oder dass ich auf den kleinen Finger gucke? Es kommt ja, wahrscheinlich auf die Hand an. Nee, warte mal. halt so rundherum. Du drehst das Handgelenk um die eigene Achse. Ach, das ist die Bewegung. Also es ist Ja, mit Bewegung quasi. genau. Es ist Ach, krass, okay. ja. Es ist Oh Gott, man müsste mich total. gerade sehen, wie ich hier sitze. Ja, Aber ich habe okay. schon nur Mühe, mit meinem Daumen die drei Finger zu umklammern. Ja, Ich finde schon, das wie denn alleine eigentlich schwierig. umklammern? Also Also halt einfach so drüberlegen. Der Daumen ist auf bei jeden alle Fall drei über den anderen dreien. und nicht innen drin Ja, quasi. genau. Ja, okay, Ja. verstehe. Und dann wird so Das gedreht, ne? ist cool. Ja, Jetzt. finde ich auch cool. Und dann als kleines, hast du jetzt die zweite Flasche geöffnet? Das ist richtig. Als kleines Zusatzzückerchen habe ich auch noch das Morsezeichen für euch, ne? Und zwar ist es kurz, lang, lang, lang. Bitteschön. Kurz, lang, lang, lang. Okay. Also, Ja. ja. Das wäre mein Monolog gewesen. Ja, vielen Dank dafür. Der Ja, war sehr sehr schön. gerne. Also es wird eine schwierige Folge, aber es gibt dafür viel über den Buchstaben zu erzählen. Man kann Ja, nicht hat also alles haben. eine lange Geschichte Also eigentlich eine hinter kurze, sich. weil er war ja lange das I. Das stimmt, ja. Deshalb sieht er wahrscheinlich auch so ähnlich aus, ne? Also, ich auch schon der, na Ich gut, gehe der davon aus, Buchstabe. dass einfach jemand mal irgendwie ausgerutscht ist, als er ein I geschrieben hat in so Und einem dann, wichtigen hey, das ist ein Buch. neuer Buchstabe. Genau. Und dann, ach nö, ich mag jetzt nicht nochmal Ja. alles neu schreiben. Komm, nennen wir Ja. den Buchstaben doch wie einen schnellen spanischen Volkstanz. Genau. Das wird es gewesen sein. Ja. Ja. Ja, bist du gut eingestimmt? Ja, ich glaube schon. Super. Dann ziehe ich doch mal die erste, oder? Ja, ja. Doch, ich ziehe mal die erste Kategorie. Immer wieder, ne? Nach also, 10 Folgen. Nach 10 Folgen weiß ich es immer noch nicht, wie es... Wir müssen okay. häufiger aufnehmen, dann, ja, dann etabliert sich damit wir unsere eigenen Regeln verstehen. Ja. Okay, warte, ich gucke nicht hin. Und ich nehme... Die kleben alle irgendwie zusammen. Das hier nehme ich. Ein Hobby. Ah, das ist nicht so schwer. Direkt was eingefallen. Ja, aber kein Druck. Ach du, mir ist auch was eingefallen. Mhm. Das landestypische Hobby, das natürlich jeder Schweizer betreibt. Jodeln. Ah. Ja, nicht schlecht. Kannst du das? Jodel doch mal was vor. Hold Radio. Nee, kann ich nicht. Aber das war schon ganz schön. Oh, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass du es machst. Ja, nee, also so richtig jodeln kann ich nicht. Also auch falsch jodeln, ja, ich kann nicht jodeln. Und das ist so. Und das ist so ein richtiges Hobby? Also, für manche schon, also die gehen dann anstatt quasi zum Singunterricht, gehen die zum Jodelunterricht. Ja, okay, das ist, ja, krass. Und dann stellst du dich irgendwo auf einen Hügel oder auf einen Berg und jodelst los und dann wird das vom Echo her so zurückgeworfen und alle hören es. Ja. Also es ist, kann echt laut sein. Ja, glaube ich. Ja. Es ist jetzt nicht so ganz meine Musikrichtung, aber... Nee, das stimmt, aber... Ja. Es ist halt was Traditionelles. Und ich meine, die, die es können, die bewundere ich schon. Das ist schon eine Leistung. Ja, das ist echt, finde ich auch. Mhm. Das ist echt cool. Kennst du die App Jodel? Muss ich gerade dran denken. Ja, ja, die hatte ich auch bei Jodeln. Weil man das ja auch so dann sagt, ne? Stimmt. Also Jodeln ist ja dann quasi auch. Stimmt. Als Verb. Ja, ich hatte die auch ganz, ganz, ganz, ganz lang. Ja. Hast du mal was gejodelt? Nee. Du schon? Ich glaube, ich schon. Und? Ich weiß aber gerade nicht mehr, was. Wurdest du ein Internet-Hit? Nee. Das nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, einmal habe ich wirklich irgendwas gefragt, was ich, also quasi, dass es eine Info war, die ich haben wollte. Mhm. Und einmal, oh, ich habe die App leider letztens gelöscht, sonst hätte ich jetzt noch gucken können. Ah. Aber ich habe sie gelöscht, weil ich dachte, oh, die hast du schon ewig nicht mehr benutzt und ich wollte ein bisschen auf meinem Handy aufräumen. Keine Apps löschen, die mit Buchstaben anfangen, wo wir noch nicht durch sind. Die wir noch gebrauchen können, ja, das stimmt. Eine aber alte Lebensweisheit. Ich habe da echt teilweise, es gab ja so krasse Stories da manchmal, die du dann so, also ich habe die dann so ewig verfolgt immer und immer wieder nachgelesen, wenn da was Neues kam. Das war schon echt crazy. Mhm. Aber ich habe das auch mehr in Dresden benutzt, als ich noch Student war. Und jetzt okay. dann so, da hatte ich noch mehr Zeit. Jetzt in Köln dann nicht mehr so. Ja. Aber es ist eigentlich schon eine witzige Idee. So es die ist App eine an sich. Coole App, ja, wirklich. Ja. Und was auch immer lustig war, wenn man irgendwo im Ausland oder irgendwo in einer anderen Stadt war und dann geguckt hat, was da so gejodelt wird, dann war ich in welchem Land war ich da? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. In auf jeden Fall irgendwo im Ausland und da ging einfach gar nichts. Und dann haben da immer nur, war da so der Top-Jodel von vor 2 Wochen, oh. wo irgendein Tourist geschrieben hat, was kann man hier abends machen oder weiß ich nicht was. Oh. Und dann dachte ich auch immer so, krass, irgendwie ist es ja nicht in jedem Land so. Ja. Ja, weil bei, ja. eben als ich sie hatte, ich fand es, glaube ich, bei mir in der Umgebung auch nicht so witzig. Aber ich habe halt immer wieder so Berichte mit zusammengefassten gelesen und ich, ja. Ja, das stimmt. War super. Ja. Ja. Dein Hobby? Ja, mein, ich hatte eben 2, aber jetzt habe ich das eine vergessen, warte. Ah, nee. Also einmal wollte ich Judo sagen. Ja, sehr gut. Wo ich aber nicht viel zu sagen kann, außer, ne, ja, ist halt Judo, keine Ahnung. Mhm. Und zu dem anderen kann ich auch nicht viel sagen, aber dann wollte ich noch jonglieren sagen. Ah, kannst du schon. Kann ich aber leider auch nicht. Nein. Ich auch nicht. Das ist wirklich nee, so. Also ich glaube, ich kann noch nicht mal einen Ball hochwerfen und wieder auffangen. Also, und ich habe allgemein so eine leichte Angst vor Bällen. Ja, dann gut, auch du kannst wenn ich sie mir selber. Ja. Ja. Und du kannst es ja auch mit kleinen, leichten, du kannst es ja auch mit Tischtennisbällen oder so. Die tun ja nicht ja. unbedingt weh. Ja, aber ja, ich krieg das gar nicht wehtun, koordiniert. Aber ich zuck dann halt immer weg, wenn was auf mich zufliegt. Ja, okay. Ja. Das macht es nicht so einfach. Nee, das stimmt. Aber nee, jonglieren. Also hier in Köln ist das ganz oft so, dass wenn du also mit dem Auto habe ich das jetzt oft gemerkt, wenn ich irgendwo an der Ampel stehe, an einer relativ großen Kreuzung, dass dann da immer so Typen sind, die halt jonglieren, irgendwie auf dem Einrad sitzen und dann jonglieren. Und dann sind sie halt quasi fertig und dann gehen sie zu den Autos, die dann halt noch an der roten Ampel stehen und wollen halt Geld haben. Das kenne ich nur vom Ausland. Also ich meine, das ist jetzt irgendwie, also in Köln habe ich das jetzt in letzter Zeit häufiger gesehen. Ja genau, ich kenne das eigentlich auch nur so aus dem Ausland oder irgendwie, keine Ahnung, ja. Aber dann jetzt letztens hat halt einfach dieser Typ, also ich stand relativ weit hinten, ich habe das nicht so richtig gesehen, aber der hat einfach viel zu lange jongliert, sodass es dann grün wurde und er gar nicht mehr die Zeit hatte, das Geld einzusammeln. Dann dachte ich mir auch so, du musst doch vorher mal irgendwie die Zeit stoppen oder irgendwas irgendwie feststellen, wie lange rot ist, damit er dann noch Zeit bleibt, um das Geld einzusammeln. Und dann saß der da auf seinem Einrad, ist so hin und her gefahren, hat jongliert und ist dann, als er gemerkt hat, es wurde grün, ist er schnell von der Straße gerannt und dann kann natürlich sein, dass das erste Mal war, vielleicht. Aber er hat dann halt kein Geld bekommen, ne, weil er hat natürlich keiner angehalten. Aber gibst du denen dann Geld? Habe ich, glaube ich, bisher. Also ich habe die jetzt noch nicht oft gesehen. Ich habe die vielleicht jetzt so 2-3 Mal gesehen und das eine Mal war, wie gesagt, das und die anderen Male habe ich denen auch nichts gegeben. Also bis ich dann auch mein Geld rausgekramt habe, ne, das dauert einfach viel zu lange, dann ist es schon wieder grün und dann bin ich diejenige, die da Stau verursacht. Ja. Also ich finde, das ist eine schwierige Stelle, um sich was dazu zu verdienen. Finde ich auch, ja. Typisch sind ja auch schwierig. Die Fensterputzer. Also dass sie dir kurz das Fenster putzen in einem Affentempo und dann auch Geld wollen. Genau. Aber die kenne ich auch wirklich nur aus dem Ausland. Die habe ich jetzt hier noch nicht. Aber das wäre ganz gut im Moment, weil an meinem Auto kämen sehr, sehr viele Tiere im Moment. Oh Gott. Und ich kriege die nicht weg. Die verteilen sich so schön mit dem Scheibenwischer. Aber du weißt schon, dass du auch einfach zur Tankstelle gehen kannst und da einmal so drüber wischen kannst. Ja. Und so. Okay. Und du musst niemandem dafür Geld bezahlen. Also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ich muss halt gerade nicht tanken. Ja, okay. Aber dann beim nächsten Tanken, wobei bis dahin sind die wahrscheinlich abgebröselt, bis du das nächste Mal an der Tankstelle bist. Ich schaue halt einfach, das ist so Abenteuerfahren. Man sieht halt dann nur noch gewisse Stellen ohne tote Mücken und dann, weißt du? Ja. So wie ein Videospiel. Ja, ist auch gar nicht riskant. Lesen Sie bald in der Zeitung. Ja. Mir ist gerade noch was eingefallen mit J. Ja, jetzt haust du alles raus. Meine Güte. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin echt kreativ. Also heute fällt mir viel ein. Und zwar dieses Spiel Jenga mit dem, also den Turm, diesen Holzturm, wo du immer so einen Holzblock rausziehen musst. Ich hätte nie gewusst, wie das heißt. Nee? Nee. Aber ich weiß welches. Ich weiß auch nicht. Ja, stimmt. Aber ist das ein Hobby? Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Also spielen allgemein wahrscheinlich dann irgendwie. Oder Brettspiele, Gesellschaftsspiele. Kategorie aber nur das Spiele eine, haben wir noch nicht, oder? Das wäre eigentlich auch cool, ja. Schreib auf. Warte, ich schreib's schnell auf. Ja, schreib du auf. Also ich schreib's dir, gut. Warte. Ja. Spiele. Und in 3 Wochen sitzen wir da und denken, Spiele? Ja. Was genau meinst du? Genau, Spiele. Ja, genauso wie mit den ganzen anderen Kategorien, die wir aussortiert haben, weil wir nicht wussten, was ich damit gemeint habe. aber du hast Jenga schon mal gespielt. Ja. Als Kind vor allem halt, ja. Ja. Das war immer ganz schön Nervenkitzel. Wie Mikado. Oh ja, Mikado. Aber ich finde, bei Mikado braucht man eine noch ruhigere Hand. Ja, weil es filigraner das noch so feiner ist. Ja, genau. Mhm. Weil bei Jenga kannst du auch so ein bisschen, da musst du auch eher so ein bisschen logisch denken, welchen kann ich jetzt rausnehmen, ohne. Okay, das musst du bei eigentlich auch. Ne? Ja, aber ich aber weiß schon, was du meinst. Ja, es baut eher aufeinander auf, halt, und Cardo ist so zufällig und dann. Ja. Ja, stimmt. Aber ich habe halt so eine sehr zittrige Hand. Gerade für Mikado ist meine Hand nicht so gut. Aber jetzt trinkst du ja wieder. Dann sollte es gehen. Ja, eben. Ich wollte es nicht so offensichtlich sagen. Okay, Entschuldigung. Du kannst alles Bier rausschneiden. Ja. Bier trinke ich auch echt nie wieder. Das ist ja so viel Kohlensäure. Ah, das eignet schon sich nicht Bierbauch. So zum Sprechen, ne? Auch, überhaupt oder? Nicht, nee. Nee. Oh, oh. Du, ja gut, ich habe immer noch die Fakten zum J, ich kann die jederzeit wiederholen, wenn du eine Auszeit brauchst. Mhm. Mhm. Gut. Aber zieh du doch einfach mal den nächsten okay. Zettel. Okay, also mich lacht eine an. Eine Karte. Nenne mir, ja, das ist jetzt einfach, weil du kannst anfangen. Und ich habe dann wieder die Schwierigkeit. Okay, nenne mir ein Kleidungsstück. Jeans. Nee. Wolltest du das auch sagen? Ja, gibt es was anderes? Ja, ich überlege gerade, ob es noch, also außer natürlich Jeansrock, Jeanshemd, Jeansbluse, aber warte mal, Jeans, was gibt es denn noch mit J? Ich habe was. Ja, erzähl du erstmal zur Jeans. Ja? Ich habe was. Mhm. Nö, auf, was soll ich erzählen? Was soll ich zu Jeans magst erzählen? Magst du Jeans? Ja. Wobei ich glaube mittlerweile, also die Jeans, die ich so kaufe, sind nicht richtig original Jeans an sich, sondern die sind ja immer voll oft irgendwie mit so Stretch oder irgendwie, also gar nicht original Jeansstoff. Also schon ein bisschen, aber nicht mehr so, wie das, glaube ich, früher so eine feste Jeans war. Ja. Aber ich habe auch eine Jeansjacke und eine Jeansweste und einen Jeansrock und eine Jeansbluse. Also mag ich eigentlich schon ganz gern. Also ich ziehe das natürlich nicht alles zusammen an, ne? Immer nur einzeln. Cowgirl. Sonst ist es zu viel. Ja, sonst ist es zu viel Jeans. Das ist nicht gut. Ich mag das auch, also nee, mag ich gar nicht, wenn das so alles kombiniert wird. Immer nur ein Teil in Jeans. Sehr gut. Das ist okay. Ja. Ja, aber eine Jeans in allen Farben und Formen finde ich gut. Ja, wir sind da das Gegenteil. Ich besitze tatsächlich keine einzige Jeans. Scheiße, jetzt habe ich gerade getrunken. Ich wollte eigentlich ganz entsetzt was sagen. Ich muss es okay, rausschneiden, wie ich trinke. Ja, okay. Ja, also. Ja, da sind wir tatsächlich sehr unterschiedlich, Maren. Ja, wieso? Ich besitze gar keine Jeans. Was? Zum Glück krass. Hast du jetzt gerade nicht getrunken. Ja, zum Glück liegt die Flasche neben mir. Sie liegt. Das ist nicht gut. Ja, also sie. Nee, also da ist noch was drin, aber sie ist so angelehnt. Also nicht liegend im Sinne von waagerecht liegend. Okay. Okay, hä, zurück zu Jeans. Ja. Warum? Ich magst du einfach das keine nicht. Jeans? Ja, und schon als Kind hatte ich eine Ablehnung gegen Jeans. Das ist ganz, ganz tief verwurzelt. Ach, das ist krass. Ich finde den Stoff unangenehm. Ich finde, das ist so, so steif und starr und. Ja, okay. Und was hast du dann so an? Also ich bin meistens nackt. Okay, das habe ich mir gedacht. Bei dem Wetter. Bei dem Wetter kann ich sowieso. Stehen. Genau. Ja. Nee, ich habe einen Schrank voller Kleider. Das ist gut. Ja. Winter, Sommer, Frühling, Herbst. Ich trage immer Kleider. Aber du hast schon Hosen. Also andere Hosen vielleicht. Ich habe vielleicht 3 Paar Hosen. Eine brauche ich halt für die Arbeit, eine habe ich für den Winter, wenn es wirklich kalt ist. Das ist so eine Stoffhose, eine dickere. Ja. Aber die sieht halt schick aus. Also, ne? Ja, okay. Das möchte ich hiermit noch betonen. Ja. Und dann noch, noch eine andere. Etwa 3, glaube ich. Ja. Ja, das habe ich mir irgendwann vor, ich glaube, es war vor 4 Jahren oder so, dachte ich mir, Eigentlich finde ich es schön, wenn man einfach Kleider trägt mit Strumpfhosen. Oder halt ohne im Sommer. Ja, das ist auch so. Und dann Ja. habe ich meinen Kleidungsstil geändert. Ja, ist auch ein, ja, nö. Kann ich nichts gegen einwenden. Na, ich mache das auch gerne, aber ich habe halt auch manchmal einfach, wenn ich mir keine großen Gedanken oder so machen will, ziehe ich einfach mir nur eine Jeans und ein T-Shirt an. Ja. Na gut, man kann auch natürlich, wenn man sich keine großen Gedanken machen will, einfach ein Kleid anziehen, ne? Das ist jetzt, Eben, aber eben. irgendwie fühle ich mich da direkt so ein bisschen gestylter. Okay. Kommt aber wahrscheinlich aufs Kleid an, ne? Ja, Und gibt nicht. solche und solche. Ja, aber krass. Und auch gar kein irgendwas Jeans, also nicht nur Hose, sondern irgendwas anderes aus Jeans. Auch nicht. Gar nicht. Verrückt. Ja. Ja. Es bringt mich aber zu meinem Kleidungsstück. Ja, Und gerne. zwar ist es der Jupe, also französisch Jupe. Das ist der Rock. Dem Ah, sagen wir lassen Jupe. wir das durchgehen, Ja, lassen auf wir. einer Also anderen ich finde Sprache. demokratisch, sage ich mal, ja. Demokratisch, ja. Genau. Und weil es mein Begriff ist, habe ich 50,1% Stimmrecht. Ach so, okay. Okay, das heißt, du hast auch viele Röcke oder nur hast du nur viele Kleider? Röcke habe ich tatsächlich auch fast keine. Ich habe wirklich nur Kleider. Mensch, Boah. krass. Ja, wobei ich eigentlich gerne mehr Röcke hätte. Ich finde Röcke super. Ja, ich auch. Aber Und ich dann finde, fehlen mir halt aber wieder die Oberteile, weil ich ja das keine wollte ich gerade Hosen sagen, ne? habe. Eben, weil beim Ja. Kleid ist es halt einfach so einfach, dass man ein Teil anzieht und hat Du bist direkt halt direkt ein Outfit. angezogen, genau, Also kannst auch du mit musst einem nicht. Jäckchen kombinieren. Und gut ist. Genau. Aber da fällt mir gerade noch ein anderes Kleidungsstück ein. Ja. Wenn wir hier schon bei, wobei Jeans ist ja auch nicht deutsch, ne? Das ist ja auch kein deutscher Begriff, aber Stimmt. naja. Aber da habe ich ja 50,1%. Aber Ich was ich noch finde, das ist sagen eine wollte, super ist der. Regel. Ja. Ist eine super Regel, ja. Was ich sagen wollte, ist der Jumpsuit. Ah, auch sehr gut. Da musste ich nämlich gerade dran denken, weil ich noch Stimmt. gestern, weil es ist nämlich ein bisschen ähnlich wie mit dem Kleid, weil da hast du ja auch einen Teil Ja, und hast ja. direkt alles bedeckt. Ja. Also musst nur noch Schuhe anziehen und vielleicht irgendwas drüber. Aber da ist natürlich der große Nachteil, Wenn man dass du halt aufs einfach Klo muss. halb nackt auf der Toilette sitzt. Ja. Genau Ja, das das ist hatte ich nämlich wirklich doof. gestern. Oh, hattest du einen an? Ja, und dann bin ich auf Toilette gegangen und dann ist das so aufwendig, musst du erst so Knöpfe aufmachen und dann sitzt du halt einfach auf der Arbeit auf der Toilette so halb nackt. Es ist richtig seltsam. Ja, das Also, verstehe ich. natürlich bist du, wenn du sonst auf Toilette bist, ja auch, also, ne, ziehst du dich ja auch ein bisschen aus, aber irgendwie obenrum ist das nochmal was anderes. Also war ganz Ja. seltsam. Ja. Aber Ja, Jumpsuits können das ist richtig mir gut noch. aussehen. Die finde Ja, ich, finde ich da auch. gibt es echt schöne. Ja, man muss halt nur gucken, wie das immer so funktioniert. Also, weil ich hatte zum Beispiel jetzt auch bei einer Feierlichkeit der Familie vor kurzem, hatte ich auch einen Jumpsuit an. Und der war aber, den hast du so gebunden. Also, da war vorne einfach so ein Knoten und dann hast du den aufgemacht und dann musstest du den nur so runter. Das war also nur so runterziehen, das ist relativ einfach. Aber dann gibt es halt auch welche mit Reißverschluss hinten, Ja. was du alleine gar nicht aufbekommst. Ja. Also Aber deshalb da denke ich muss man mir sich auch doch auch bei mal. Kleider so. Manche Kleider kannst du wirklich nur anziehen, wenn du in einer Partnerschaft lebst, wo dir das Kleid Ja, jemand zuschließt. eben, also Das, irgendwie, das kann es doch nicht sein. ja, wirklich. Ich finde das ganz schlimm. Ja, eben, man kann doch nicht darauf achten, wenn man was kauft, ob man da alleine, ob man das alleine schafft Ja. anzuziehen. Oder ob man immer Hilfe braucht. Ja, genau. Das ist doch. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, wenn ich einen Jumpsuit anhabe, immer so, dass ich es möglichst hinauszöge, auf Toilette zu gehen. Also, dass ich immer denke, okay, musst du jetzt wirklich, wirklich, wirklich, damit es sich auch lohnt, dass diesen Aufwand da zu betreiben. Ja. Ja. So. Wer hätte gedacht, wir flutschen wirklich durch mit dem J. Das hätte ich nicht gedacht. Ist krass, ne? Ja. Ist gar nicht so. Mir ist nämlich zum Beispiel gerade auch noch was ganz Einfaches eingefallen, Kleidungsstück. Und zwar einfach ganz klassisch die Jacke. Stimmt. Also es gibt eigentlich relativ viel mit J. Stimmt. Ist gar nicht so seltsam. Woher kommt dann diese tiefe Häufigkeit? Ja, weiß ich, ja. Wahrscheinlich sind das... Kann ich also, auch nicht erklären, weiß ich es nicht. Es ist wahrscheinlich wirklich einfach unser Vorbereitungsprogramm. Es liegt an uns, dass wir so gut performen. Das glaube ich auch, ja. Zaubere die nächste Kategorie aus dem Hut hervor. Ja, mache ich. So, wir nehmen das hier. Okay, dann nenne mir mit J einen Grund für eine Verspätung. Ja, das ist ganz einfach. In meinem aufregenden Leben kommt das natürlich häufig vor, dass ich mal zu spät komme oder eine Verabredung absagen muss, weil ich einfach wieder an Jetlag leide. Oh. Ja. Immer dieses Jet-Set-Leben. Ja. Nee, Jet-Set. Also, dadurch hat man Jetlag. Oh Gott. Genau. Ja. Ja, es ist, ja, okay, es ist nicht einfach, damit umzugehen. Es, die Freunde brauchen viel, viel Verständnis. Aber wenn ich dann halt einfach durchhänge, dann müssen die auch mal warten. Ja, gefühlt wohnst du auch in einer anderen Zeitzone. Genau. Als ich. Ja. Wahrscheinlich ist es das. Auf jeden Fall. Ja, doch, das kann ich, das ist ein guter Grund eigentlich, ja. Danke. Kann ich verstehen, wenn mir das jemand sagen würde, würde ich sagen, ja, ist okay, dass du ein bisschen verspät kommst, zu spät kommst, du hast wahrscheinlich noch die andere Zeit im Kopf. Genau. Eine gute Zeit. Okay. Ja, soll ich noch überbrücken oder möchtest du? Ja, ich habe gerade überlegt, ob du noch was zum Jet-Set sagen willst. Hattest du mal so einen richtig schlimmen? Nee, weil ich bin noch nicht oft so weit geflogen, dass sich da einer ansammeln hätte können. Ja, von okay. Daher. Du schon? Ja, ich erinnere mich gerade nur an, also es kommt ja auch immer drauf an, wo du hinfliegst, ne? Also ob du jetzt eher in den Westen oder in den Osten fliegst oder also ob dann eher der Hinflug, also das Hin schlimmer ist oder das Zurück. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, du verstehst mich, ne? Aber ich hatte das zum Beispiel, als ich aus Argentinien zurückgeflogen bin. Ja. Das war richtig schlimm. Da ist dann quasi, weil die sind mit der Zeit zurück, irgendwie 6 Stunden zurück, glaube ich. Und als ich dann hier war, war ich dann abends natürlich noch nicht müde. Und dann bin ich nachts, boah, ich konnte gar nicht schlafen. Ich bin erst irgendwie so um 4 Uhr morgens oder so dann eingeschlafen. Und das aber halt nicht nur eine Nacht, sondern mehrere so in Folge. Und das war echt, das war richtig schlimm. Aber andersrum war es gar nicht so schlimm. Also weil andersrum war ja dann quasi, als ich da ankam, war es noch früher. Das heißt, ich konnte irgendwie um 8 schlafen gehen abends und dann war es in Deutschland 2 Uhr. Das geht ja dann noch so halbwegs. Ja. So vom Rhythmus kommst du dann irgendwie besser rein. Aber der Rückflug war echt schlimm. Und sonst erinnere ich mich gerade nicht. Sonst war es irgendwie auch oft so, dass ich da gar keine Zeit für hatte, so richtig den Jetlag. Also hatte ich dann einfach immer direkt, musste ich irgendwie direkt arbeiten oder weiß ich nicht was, dann bist du natürlich ein bisschen fertig, aber du kannst da gar nicht so, du bist gezwungen, wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Ja. Aber so oft hatte ich das jetzt auch nicht, aber ja, das ist echt krass, wie schnell sich der Körper dann aber doch wieder dran gewöhnt, so meistens. Ja, und mein Grund für eine Verspätung ist, ich hatte eben was, warte. Mir wurde das Jochbein gebrochen. Ja, das passiert ständig. Das passiert so oft, ne? Und ich komme dann trotzdem mit blutverschmiertem Gesicht zu der Verabredung. Ja. Ja. Oder? Ich habe den Jägermeister vergessen. Ah, das ist ein guter Grund. Natürlich. Wer geht auf eine Party ohne Jägermeister? Ja, auf jeden Fall. mit gebrochenem Jochbein. Sehr gute Gründe. Das halte ich mir so ins Gesicht. Ja. Zum Kühlen. Und den Jägermeister, ja, oder du nimmst ihn mit zum Desinfizieren. Oh ja, oh Gott. Du kommst ja mit dem gebrochenen Jochbein. Oh, dann riechst du aber ganz schlimm im Gesicht. Genau, und dann sagst du, schütteln mir den Jägermeister. Ja, eine Jägermeisterdusche. Ja, ist doch super. Und aufgefangen wird diese Flüssigkeitkombination aus Blut und Jägermeister in einem Shotglas. Und schon ist der neue Cocktail geworden. Oh Gott, ich glaube, ich muss mich übergeben. Bah, das ist richtig eklig. Okay. Ja, dann viel Spaß mit diesem Shot. Er kostet dafür nur 5,99. Ah, oh, das ist ja ein Schnäppchen. Wie viel kosten denn Shots bei dir? 5,99? Nee, Shots weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist das ein realistischer Preis? Okay. In Zürich bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich trinke nie Shots. Also wenn, dann sind sie gratis. Nee, ich auch nicht. Also. Aber ich glaube, also je nachdem, ob das 2 Cl oder 4 Cl sind, kosten die hier, glaube ich, so um die 3 Euro, würde ich sagen. Ja, gut. 2,50, 3 Euro, glaube ich, meistens. Ja, wenn es bei euch 3 Euro sind, dann sind es bei uns mindestens 4 Franken. Ja, stimmt auch wieder. Außer ich hatte mal so eine Shot-Nacht, da habe ich eine Freundin besucht, die war Studentin, und dann war so Studentennachtabend, ne? In der Stadt. Ah, und dann gab es das günstiger. Dort gab es dann Shot für 2 Franken. Ja, das war sehr günstig. Okay, das ist dann, ja okay. Aber das ist wahrscheinlich dann auch nicht wirklich hochwertiger Schnaps. Oder naja, was auch wir immer. Haben ihn halt getrunken, ne? Sehr dann oft. Naja. Okay. Naja. Und wurde dir dann das Jochbein gebrochen? Leider nicht. Ich musste pünktlich kommen. Okay, zum Glück nicht. Ja, okay. Das ist gut. Wir sind ganz schön langsam, ne? Wir haben erst 2. Nee, wir haben 3. Nee, 3. Also komm, wir 3. machen die 4. Du machst jetzt dann die 4. Okay. Ja. Bist du bereit? Ach komm, wir machen wieder. Moment. Sag mal was. Eine Zahl oder was? Ja, eine Zahl oder zwischen 1 und 1. Zahl zu. Ja, Zahl die 10 dann. Die 10? Die 10, okay, weil wir ja die 10. Folge haben. Sehr gut. Ja, meine ich. Dein Schicksal hat entschieden. nenne mir einen Verspätungsgrund. Weißt du, was ich gerade? Ich wollte gerade sagen, wir hatten das noch nie, dass wir beide gleichzeitig dieselbe Kategorie gezogen haben. Tja, siehst du mal? Ja, okay, dann die muss ja sowieso raus. Connected. Okay. Soll ich die neue 10 nehmen? Also die frühere 11? Ja, die neue 10. Okay. Die alte 11. Die neue 10. Ah. Das wird dich freuen, Maren. Essen? Ja. Irgendwas mit Essen? Ja, Essen. Essen. Einfach Essen. Ja, Essen. Einfach Essen. Ja. Oh Gott. Oh Gott, mir fällt mir gerade nichts ein. Ich habe die ganze Zeit nur Jägermeister im Kopf, ne? Es geht nicht aus meinem Kopf, dieses Wort. Ich weiß nicht, ob du das dritte Radler noch trinken sollst. Ich bin auch schon, also das zweite ist fast leer. Aber das dritte ist ja, wie sehr gesagt, gut. Noch im Kühlschrank. Das stimmt, wir müssen gleich mal. Vielleicht sollte das auch bleiben. okay, Essen. Okay. Jägerschnitzel. Das wollte ich auch gerade sagen. Genau. Vor allem, ich bin auch einfach nur von Jägermeister. Ja. Bin ich auf Jägerschnitzel. Ich Was ist Jägerschnitzel nochmal? Ist das mit Champignons? Ja, oder? Genau, Champignons. Oder ist das, Soße. Ja doch, mit Champignons, ne? In so einer Sahnesoße. Ja, genau. Warum heißt das Jägerschnitzel? Aber jetzt mal eine ganz tiefgründige Frage. Bist du bereit? Ist nicht jedes Schnitzel ein Jägerschnitzel? Weil es von einem Jäger. Nee. Ja, es geht nicht auf, aber du weißt, was ich meine. Weil es von einem Jäger erschossen wurde. Ja, genau. Sozusagen. Ja. Ja. Ja. Ja, ist auch die Frage, wieso heißt das Jägerschnitzel mit Champignons? Also was macht da denn. Ja, die Frau vom Jäger hat halt, ne, ihr Mann wollte immer Champignons und dann hatte sie so viel Fleisch und dann gab die Kuh noch Milch. Und ja, Geboren war das Jägerschnitzel. Ich google das gerade, wobei das ja fast eine Frage für Siri gewesen wäre. Oh, frag aber Siri. Wir haben sie noch gar nicht. Hallo Siri. Moment. Hört sie mich? Moment, ich bin dabei. Warum? Hallo? Hallo? Gute Frage. Ich habe doch noch gar nichts gefragt. Warum heißt das Jägerschnitzel Jägerschnitzel? Okay, ich habe im Internet Folgendes zu Warum heißt das Jägerschnitzel Jägerschnitzel gefunden. Das ist immer das Gleiche. Warum kann sie es nicht einfach sagen? Jetzt muss ich hier anklicken. Aber es gibt doch Siris, die das dann sagen. Nicht? Ja, glaube ich eigentlich auch, aber vielleicht ist meine ein bisschen alt. Ist das eine Einstellung oder? Okay. Ein bisschen eingeschlafen. Siri, du bist alt. Hier steht aber leider nicht, wieso das so heißt, oder? Bin ich. Moment. Ja, Siri, geh weg. So. Jägerschnitzel-Name. Das hat doch. Irgendwer muss das. Warum heißt das Jägerschnitzel, Jägerschnitzel hier? Das ist das, was wir suchen. Sehr gut. Warum heißt das? Also die Definition ist unpanierte Schnitzel mit einer würzigen Soße und Pilzen. Ja. Irgendwie steht hier nicht so richtig. Ja, ich finde auch nichts. Ja, vielleicht finden wir das noch heraus. Oder irgendwer weiß das und kann es uns sagen. Ja, Kommentare oder schreibt einen Artikel auf unserer Wiki-Seite. Bitte. Ja. Danke. Bitte, bitte. Was hast du denn für ein Essen mit J? Ich hatte auch Jägerschnitzel. Warte, lass mich überlegen. Hier kann Pausenmusik eingeblendet werden. Du, du, du, du, du, du, du. Merengierte Johannisbeertart. Mm. Okay. Also das Johannisbeertart, merengiert. Was ist denn merengiert? Das Wort kenne ich nicht. Warte, wie heißt das deutsche Wort schon wieder? Merenge, das ist diese Baiser. Ah, okay. Also du machst einen Johannisbeerkuchen, Johannisbeertart, ja, und dann ist da, darüber kommt verstehe. Eischnee und das wird dann im Ofen so angebacken. Okay. Ne? Verstehe. Ja, Baiser ist das in Deutschland. Ja. Okay. Das schmeckt lecker. Das ist ein Mürbeteig unten und dann kommen die Johannisbeeren und die sind ja ein bisschen sauer und deshalb braucht es die Süße vom Baiser, wo ja ganz viel Zucker drin ist. Und das dann so in der Kombination ist eine erfrischende, sommerliche Süßspeise. Ja, das klingt gut. Und gesponsert bei Johannisbeere. Die Beere. Oh, ich glaube, ich stehe nicht so sehr auf Johannisbeeren irgendwie. Meine ich überhaupt die richtige Beere? Weil ihr habt ja da wieder komische Namen. Johannisbeere ist bei mir die rote, oder? So eine kleine rote. Ja. Gut, dann meinen wir das dasselbe. Die manchmal sehr, sehr sauer ist. Genau, weil ich sage dem mehr Trüppeli. Oh, verstehst du? Mehr Trüppeli. Mehr. Nee. Sächsisches Meer, mehr Trüppeli. Also eigentlich ist es deine Beere. Ach so, okay. Mist, leider mag ich sie nicht so gern. Wow. Das ist jetzt doof. Ja. Okay, das ist ein gutes Gericht. Haben wir, also ist fast schon ein Menü. Bräuchten wir nur noch eine Vorspeise, dann hätten wir ein J-Menü. Stimmt. Komm, wir finden noch eine Vorspeise. Jakobsmuscheln. Stimmt. Ist das eine Vorspeise? Ich weiß es nicht. Ja. Ich esse irgendwie nie Muscheln. Ja, die. Wenn man so ein paar nur isst. Dreht man ja so glasig an, oder? Ja. Und da gibt's was dazu? Boah, ich esse nie Muscheln, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich glaube nicht, oder? Man isst das ich nur so. Ich versuche mich an die zahlreichen Kochshows zu erinnern, die ich gesehen habe. Ich überlege auch gerade, aber ich glaube. nicht. Ja, ich glaube schon eher pur. Und soll ja nur eine Vorspeise sein. Ein bisschen Zitronensaft drüber geträufelt oder so. Ja, ja, ja. Holla. Jetzt habe ich aus Versehen mit den beiden leeren Flaschen angestoßen. Auf unser Zehnfolgiges. Als ich sie abstellen wollte. Ja, genau. Sehr gut. Aber bei der zweiten habe ich, also bei der zweiten Flasche habe ich jetzt gar nicht mehr das Etikett abgepiddelt. Die ist verschont geblieben. Du bist jetzt genug beschäftigt mit Reden. Wahrscheinlich ja, sehr genau. Gut. Ich habe jetzt eine andere Beschäftigung. Sehr gut. Brauchst du jetzt eine Pause, um die dritte Flasche zu holen? Boah, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe gerade. Okay, dann bleiben wir bei zwei. Also nicht vom Alkohol her, sondern von der Kohlensäure. Oh. Du ordentlich schütteln vorher vom Öffnen. Ja, dann. Genau. Ich sitze übrigens gerade im Bett, dann kriegst du es nicht. Das ist auch immer schön. Oh. Hier soll ich noch eine ziehen? Ja, wir sind so gut im Schuss. Ja. Es lief noch nie so gut, habe ich das Gefühl. Das J ist echt dankbar, ne? Ja, also, komm, wir machen dankbar, jetzt aber irgendwie nur noch J. Nur das freut die Leute. Wir sind jetzt so wie eine Schallplatte, die stocken bleibt, ne? J, J, J, J, J, J, J. Okay, das ist auch schön. Okay. Hey, das klingt und zwar, fies. Ja, das passt nämlich auch. Eine Beleidigung mit J. Oh, also der Eumel hat sich ja letztes Mal sehr, sehr etabliert. Total, ja, der Eumel ist echt durch die Decke gegangen. Mhm. Und jetzt da ein passendes Pendant zu finden oder ein ebenbürtiges mit J. Also, falls dir schon eines einfällt, darfst du natürlich gerne, überlasse ich dir den Vortritt. Ja, ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, ob das das eine Beleidigung ist, aber ich kenne das schon so ein bisschen als Beleidigung. Und zwar, ach nee, das, ich bin so dumm. Das schreibt man nicht mit J. Hat okay. Sich erledigt. Okay. Man schreibt es mit Y, vielleicht, ja. Okay, dann verrat noch nichts. Nee. Könnte man noch gebrauchen. Genau. Ich glaube, ich habe was Schönes. Okay. Und zwar, du Jammerlappen. Ah, nicht schlecht. Kennst du das? Doch, das kennst du, ja, ne? Ja, das ist nichts. Ich. Ja. Genau. Jammerlappen. Das ist gut. Jammerlappen, das habe ich auch echt lange nicht mehr benutzt. Ja. Ja, stimmt. Aber das ist halt schon so ein bisschen spezifisch, ja, schon auf Leute bezogen, die halt viel rumjammern. Ja. Aber als Eumel kann man ja auch so ein bisschen auf bestimmte Menschen beziehen, ne? Ja, letztens haben wir ja gelernt, dass Eumel sowohl positiv als auch negativ ist. Stimmt, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil bei mir ist das auf jeden Fall nur negativ belastet. Ja, negativ, aber halt schon süß negativ. Also, genau, also jetzt nicht super gemein negativ, ja. Aber schon eher negativ. Ja, stimmt. Mir fällt nichts ein. Ich überlege auch noch, ja. Du Jojo-Effekt. Okay. Habe ich gerade erfunden. Okay. Ich stelle mir vor, oh, meine Katze läuft gerade über die Straße. Also es ist nicht meine, aber sie lebt noch. Gut. Ich wollte gerade sagen, du hast eine Katze. Ich komme mich nur ab und zu besuchen. Also, Jojo-Effekt, das könnte man sagen, zum Beispiel zu einem Typen, der so, oder weißt du, stell dir vor ein Paar, das so eine On-and-Off-Beziehung hat. Und dann sagst du, du bist so ein Jojo-Effekt. Okay. Ja. Ja, ist, glaube ich, in meinem Kopf lustiger als ausgesprochen. Ja, vielleicht ein bisschen. Ja, nee, mir kommt nichts anderes. Mir fällt aber auch nichts anderes mehr ein. Du Junge. Richtig fies, ne? Oder du... Gibt es irgendein Tier, was man als Beleidigung nehmen könnte? Du Jaguar. Okay, das ist keine Beleidigung. Ein Jaguar ist eigentlich schon ziemlich cool. Ja. Ja, keine Ahnung. Nee, okay. Dann brauchen wir uns nichts aus den Fingern saugen. Nee. Noch ein Abschluss? Willst du noch eine schnelle machen? Ja. Du darfst jetzt eine Zahl sagen zwischen 1 und 9. Zwischen 1 und 9? Dann nehme ich die 7, weil wir im 7. Monat sind. Also, oh Gott, das klingt so, als ob ich schwanger wäre. Ich meine im 7. Monat des Jahres. Du und ich nämlich, wir beide sind im 7. Monat. Genau. Es wird ein Zwilling. Ja. Instrument? Aha. Es gibt, glaub was. Aber Jodelmaschine. es gibt was. Ich glaube, es gibt was. Aber ich habe auch irgendwie, kommt mir auch so vor, als ob es irgendwas gibt, aber ich komme gerade nicht drauf. Ist es okay, wenn ich nachschaue? Ja, mach mal. Okay, irgendwas, ja, da ist nichts dabei, was ich dachte. Also. Nee, okay, dann habe ich wahrscheinlich auch nichts. Etwas Passendes zum Jägerschnitzel wäre das Jagdhorn. Oh. Mhm. Ja. Jagdhorn, Jägerschnitzel, Jodeln. Wir haben irgendwie alles ist sehr. Sehr bodenständig heute. Traditionell, ja. Genau. Genau. Und dann gibt es noch eine Jagdoboe. Jagdoboe, okay. Bestimmt auch sehr schön. Und eine, oh, es ist so gut, haben wir die Kategorie noch. Es macht gerade alles, weißt du, so der Kreis schließt sich. Also wir hatten Jägerschnitzel und Jagd. Und jetzt kommt noch die Jochlaute vom gebrochenen Jochbein. Ach so, okay. Ja, stimmt. Ja. Ja. Wer kennt sie nicht, ne? Ja, ich kenne sie nicht. Ja. Das war irgendwie jetzt eine blöde. Das war nicht befriedigend zum Schluss. Willst die du Kategorie. Noch mal? Komm. Soll ich noch mal ein? Also ja. Eine schnelle? Ja, ja. Dass man hier irgendwas Schönes noch... Eine Berühmtheit. Jessica Schwarz, heißt sie so? Die Schauspielerin? Heißt sie Jessica? Vielleicht auch nicht. Vielleicht heißt sie auch ganz anders. Jessica. Es gibt eine, die heißt so. Ist eine Schauspielerin. Wo soll die denn mitspielen? Ich weiß es nicht. Aber es ist Warte. Doch berühmt. Eine deutsche Schauspielerin, meinst ja, du die? Ja, genau, genau. Ja, dann gibt's die. Cool. Aber irgendwie kenne ich da nicht so richtig. Aber ja, vom Sehen kenne ich sie. Okay. Okay. Immerhin. Ja, ich wollte jetzt... Ich kann mich nicht entscheiden. Oh. Zwischen zwei Justins. Also, ob Justin Bieber oder Justin Timberlake. Also, musikalisch kannst du dich nicht entscheiden, oder? Doch, musikalisch könnte ich mich schon entscheiden, aber ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden, welchen ich sagen soll. Justin Timberlake, weil der cooler ist. Ich fand den früher ganz schrecklich, aber mittlerweile ist er cool. Bei NSYNC? Ja. Fandst du ihn bei NSYNC schrecklich? Da hatte er so Schmalzlöckchen. Da hatte er doch so süße Löckchen. Ja. Wie eben. Du sagst Schmalzlöckchen, ich sag süße Löckchen. Ja. Ja, das stimmt. Nee, da sah, also mittlerweile sieht das schon ein bisschen besser aus. Mit normalen Haaren. Ach, der aber, ist doch, der ist doch mit Jessica Biel zusammen. Doppel-J. Also, ich sag mal so, wenn die jetzt nicht unsere Folge hören, weiß ich auch nicht. Stimmt. Cool. Das ist schlau. Oh. Ja, dann haben wir ein Pärchenabschluss. Wer hätte das gedacht? Und das beim J? Niemand hätte das gedacht. Niemand. Niemand. Wir sind ja, gut. Das klingt gut. Also, gleiche Vorbereitung für den K und dann kommt's gut. Auf jeden Fall. Ach, K, das schaffen wir mit links. Easy. Das ist eine Kleinigkeit. Ja. Und aber ich habe immer getrunken. Ich schicke dir dann mal ein Cabernet rüber. Ein typisch kölschen Schnaps. Gut, mach das. Gerne. Der aber nicht schmeckt. Ich mag ihn nicht. Aber das musst du ja nicht wissen. Nee. Sag's mir einfach nicht und dann trinke ich nicht. Nee, eben, ich sag's dir nicht. Nach was schmeckt er denn? Ja, das überlege ich gerade. Ich habe nicht mehr getrunken, dass ich nicht mehr weiß, wie es schmeckt. Also es kann fast nur besser sein als Jägermeister, oder? Was ist das denn? Ist das irgendwie so ein Kräuterschnaps, glaube ich? Auch. Also wahrscheinlich ähnlich, ja. Okay. Aber so richtig weiß ich es gerade echt nicht. Ja. Ja, dann war's das, ne? Ja. Wir haben jetzt über eine Stunde aufgenommen. Ja, mal gucken, wie viel es ist, nachdem ich geschnitten habe. Wobei, so viel müssen wir bestimmt nicht rausschneiden. Nee, ein bisschen am Anfang und mal hier und da. Und mal sehr viele lange Denkpausen. Aber ja. Ja. Dann, es war mir ein inneres Johannisbergkuchenessen. Ich wollte gerade auch was mit J sagen, aber mir ist nichts eingefallen. Es war mir ein inneres Jägerschnitzelessen. Oh, Essen, wir brauchen einfach mehr Essenskategorie. Immer mehr Essen, ja. Vielleicht sollten wir es ein bisschen spezifischer noch machen. Nicht so Essen, sondern halt noch. Ja. Aber jetzt haben wir eigentlich schon mit Obst und Gemüse. Und oder dann eben auch Vorspeise, Hauptgang, Dessert, Nachspeise. Oh ja, okay. Da denken wir jetzt mal drüber nach. Auf jeden Fall. Bis. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis zum K. Bis zum K. Tschö. Ciao.